tief in der Nacht, doch die Zeit steht still. Wir gehen nicht heim, solange ich nicht will. Es wird schon hell, doch ich hoffe, du weißt. Ja, alles hat ein Ende, nur der Rave hat keins. Tanz im Laser und Strobolicht. Hör den Bass, wie er zu mir spricht. Er will nämlich, dass ich hier für immer bleib. Denn alles hat ein Ende, nur der Rave hat keins. Alles hat ein Ende, nur der Rave hat keins. Es ist 3:30 und die Nachbarn werden heute wach. 150 BPM durch alle Gassen dröhnt der Bass. Baggy Jeans und New Balance, das ist die Creme de la Creme. Ey, lieber sterb ich auf dem Floor, als irgendwann nach Haus zu gehen, ja. Komm und Shorty, wir gehen jede Nacht steil. Der Bass vibriert durch alle Mägen, das ist genau unser Vibe. Wir haben nichts zu verlieren, komm mit uns, sei dabei. Uns hört man meilenweit bis in die Ewigkeit. Tief in der Nacht, doch die Zeit steht still. Wir gehen nicht heim, solange ich nicht will. Es wird schon hell, doch ich hoffe, du weißt. Ja, alles hat ein Ende, nur der Rave hat keins. Tanz im Laser und Strobolicht. Hör den Bass, wie er zu mir spricht. Er will nämlich, dass ich hier für immer bleib. Denn alles hat ein Ende, nur der Rave hat keins.